Die Verzeihung von Guy de Maupassant. Sie stammte aus einer jener Familien, die in sich selbst zurückgezogen dahinleben, fern von aller Welt. Sie wissen nichts von den politischen Ereignissen, obgleich man bei Tisch davon spricht. Aber die Umwälzungen in der Regierungsform gehen so weit entfernt vor sich, dass man davon wie von einem historischen Faktum spricht, etwa wie vom Tode Ludwigs des 16. oder der Landung Napoleons. Die Sitten ändern sich, eine Mode folgt auf die andere. In diesen stillen Familien, wo alles den gewöhnlichen Gang geht, merkt man nichts davon. Und wenn in der Nachbarschaft irgendeine dumme Geschichte passiert, so schweigt der Skandal an der Schwelle des Hauses. Nur Vater und Mutter wechseln vielleicht eines Abends ein paar Worte darüber, aber mit gedämpfter Stimme, denn die Wände haben überall Ohren. Und leise sagt der Vater: »Hast du diese fürchterliche Geschichte bei den Rivuals gehört?« Die Mutter antwortet: »Wer hätte das gedacht? Es ist grässlich.« Die Kinder ahnen nichts und treten in das Alter, wo sie ihrerseits zu leben beginnen, mit einer Binde vor den Augen und dem Geiste. Sie ahnen nichts von den verborgenen Dingen des Daseins. Sie wissen nicht, dass man gar nicht so denkt, wie man spricht, und dass man nicht so spricht, wie man handelt. Sie wissen nicht, dass man mit aller Welt in Fehde leben muss oder doch wenigstens in bewaffnetem Frieden. Sie ahnen nicht, dass man überall betrogen wird, wenn man harmlos dahin lebt, dass der Aufrichtige immer der Dumme ist und der Gute immer den Kürzeren zieht. Ein Teil behält diese blind waltende Ehrbarkeit und Ehrlichkeit zeitlebens bei. Die sind dann so unantastbar, dass ihnen nichts die Augen öffnet. Die anderen werden allmählich enttäuscht, ohne es zu merken. Sie fallen eines Tages, sind dann verzweifelt, und wenn sie sterben, meinen sie, ein außergewöhnlich herbes Geschick habe ihnen das zugefügt, und glauben, sie seien die unseligen Opfer trauriger Ereignisse und besonders böser Menschen. Die Savignols verheirateten ihre Tochter Bertha mit 18 Jahren. Sie heiratete Georges Baron, einen jungen Pariser, der Börsengeschäfte machte. Er war ein hübscher Kerl, hatte ein gewandtes Benehmen und machte einen sehr biederen Eindruck, wie die Familie es eben wünschte. Aber im Innern seines Herzens machte er sich doch ein wenig über seine zurückgebliebenen Schwiegereltern lustig, die er im Freundeskreise »meine geliebten Petrefakten« nannte. Er war von guter Familie und das junge Mädchen reich. Sie zogen nach Paris. Sie war eine von jenen Provinzialinnen in Paris, deren es eine Menge gibt. Sie lernte nichts von der Großstadt kennen, nicht ihre elegante Welt, wusste nichts von ihren Vergnügungen, wie sie früher weder etwas von den Niederträchtigkeiten noch von den Wundern der Welt kennengelernt. Da sie fast immer zu Hause blieb, kannte sie eigentlich nichts weiter als ihre Straße, und wenn sie sich vielleicht einmal in ein anderes Viertel wagte, war es ihr, als unternehme sie eine weite Reise in eine unbekannte fremde Stadt. Dann sagte sie abends zu ihrem Mann: »Ich bin heute über die Boulevards gegangen.« Ihr Gatte nahm sie zwei- oder dreimal im Jahr ins Theater mit, und das waren Feste, deren Erinnerung blieb, über die fortwährend geredet wurde. Dann fing sie manchmal plötzlich ein Vierteljahr später bei Tisch an zu lachen und rief: »Weißt du noch, der Schauspieler, der als General angezogen war und der wie ein Hahn krähte?« An Bekannten hatten sie nur zwei Familien, die für sie so etwa die Menschheit darstellten. Wenn sie sie nannte, setzte sie den Artikel vor die Namen. Die Martinets und die Michelins. Ihr Mann lebte, wie er wollte, kam nach Hause, wenn es ihm passte, manchmal erst bei Tagesanbruch. Dann schob er Geschäfte vor und genierte sich weiter gar nicht, denn er war sicher, dass in diese reine Seele niemals ein Verdacht fallen würde. Aber eines Morgens bekam sie einen anonymen Brief. Sie war zu Tode erschrocken, denn sie hatte einen zu ehrlichen Sinn, um die ganze Gemeinheit solcher Anzeigen zu erkennen und um diesen Brief zu verachten, dessen Verfasser behauptete, er handle nur ihres Glückes wegen und weil er das Böse hasse und die Wahrheit liebe. Man zeigte ihr an, dass ihr Mann seit 2 Jahren ein Verhältnis mit einer jungen Witwe, einer Frau Rosset, habe, bei der er alle seine Abende zuzubringen pflege. Sie wusste nicht zu heucheln, konnte sich nicht verstellen, verstand nicht, ihn zu überlisten und zu belauern. Und als er zum Frühstück nach Hause kam, warf sie ihm schluchzend den Brief hin und floh in ihr Zimmer. Nun hatte er Zeit, sich zu fassen und sich eine Antwort vorzubereiten. Und er ging an die Tür seiner Frau und klopfte. Sie öffnete sofort, wagte aber nicht, ihn anzusehen. Er lächelte, setzte sich, zog seine Frau auf seinen Schoß und sagte mit süßer, ein wenig spöttischer Stimme: »Ja, liebe Kleine, Frau Rosset ist allerdings meine Freundin. Ich kenne sie seit 10 Jahren und mag sie sehr. Ich kann dir auch noch erzählen, dass ich wenigstens 20 andere Familien kenne, von denen ich dir nie gesprochen habe, weil ich weiß, dass du dir nichts aus Gesellschaften, Einladungen und anderen Beziehungen machst. Aber um diesen infamen Niederträchtigkeiten ein für allemal die Spitze abzubrechen, bitte ich dich, zieh dich sofort nach dem Frühstück an und wir wollen der jungen Frau einen Besuch machen. Ich glaube bestimmt, dass ihr Freundinnen werdet.« Sie schloss glückselig ihren Mann in die Arme und infolge jener echt weiblichen Neugierde, die nicht wieder vergeht, wenn sie einmal geweckt ist, weigerte sie sich nicht, die Unbekannte aufzusuchen, die ihr trotzdem etwas verdächtig vorkam. Sie fühlte unbewusst, dass eine Gefahr, die man kennt, beinahe überwunden ist. Sie traten in eine kleine, künstlerisch ausgestattete, reizende Wohnung, die voll stand von Nippsachen. Sie lag im 4. Stock eines schönen Hauses. Nachdem sie 5 Minuten in einem Salon gewartet hatten, den Tapeten, Portieren und reizend drapierte Vorhänge ein wenig verdunkelten, öffnete sich eine Türe und eine junge Frau erschien. Sie war klein, braun, ein wenig dick und lächelte erstaunt. Georges stellte vor: »Meine Frau, Frau Julie Rosset.« Die junge Witwe stieß einen leichten Schrei des Erstaunens und der Freude aus und streckte der anderen beide Hände entgegen. Sie hatte, meinte sie, auf diese Freude gar nicht zu hoffen gewagt, da sie wusste, dass Frau Baron zu niemandem ginge. Aber sie wäre so glücklich, sie liebe Georges so sehr. Sie sagte ganz einfach Georges mit einer Art schwesterlichen Vertraulichkeit, dass sie schon immer den Wunsch gehabt habe, die junge Frau kennenzulernen und sie gleichfalls in ihr Herz zu schließen. Nach einem Monat waren die beiden unzertrennliche Freundinnen. Sie besuchten sich täglich, manchmal 2-mal am Tag, aßen jeden Abend zusammen, bald bei der einen, bald bei der anderen. Jetzt ging Georges kaum mehr aus, schob keine Geschäfte mehr vor. Er kannte nichts Besseres als seine Häuslichkeit, sagte er. Endlich wurde in dem Hause, wo Frau Rosset wohnte, eine Wohnung frei, und Frau Baron beeilte sich, sie zu mieten, um der Freundin noch näher zu sein. Und 2 Jahre hindurch waren sie Freundinnen, ohne dass je eine Wolke ihre Beziehung trübte. Es war eine Herzens- und Seelenfreundschaft, zart, ganz ergeben, köstlich und süß. Bertha konnte keinen Satz mehr sagen, ohne Julie zu erwähnen, die für sie die Vollendung bedeutete. Eine süße, stille Freude war in ihr Herz gezogen. Aber eines Tages ward Frau Rosset plötzlich krank. Bertha verließ sie nicht mehr, sie blieb die Nächte über bei ihr und war außer sich. Auch ihr Mann war ganz verzweifelt. Da zog eines Morgens der Arzt Georges und dessen Frau beiseite und erklärte ihnen, dass der Zustand ihrer Freundin sehr bedenklich wäre. Sobald er davon gegangen, setzten sich die jungen Leute niedergeschmettert einander gegenüber und fingen plötzlich an zu weinen. Sie wachten die Nacht beide am Bett und Bertha küsste immerfort zärtlich die Kranke, während George schweigend am Fußende stand und kein Auge von ihr ließ. Am nächsten Tag ging es ihr noch schlechter. Endlich abends erklärte sie, sie fühlte sich wohler und zwang ihre Freunde zum Essen hinunterzugehen. Als sie traurig im Esszimmer saßen, ohne einen Bissen hinabwürgen zu können, brachte das Mädchen George einen Brief. Er öffnete ihn, ward bleich, stand auf und sagte ganz verstört zu seiner Frau, Erwarte mich, ich muss einen Augenblick fort. In 10 Minuten bin ich wieder zurück, aber du musst unbedingt hier bleiben. Er lief in sein Zimmer, um seinen Hut zu holen. Bertha erwartete ihn, von neuem beunruhigt. Aber da sie ihm immer gehorsam war, konnte sie nicht zu ihrer Freundin hinaufgehen, ehe er zurückgekehrt. Als er nun nicht wieder erschien, kam sie auf den Gedanken, in seinem Zimmer nachzusehen, ob er seine Handschuhe mitgenommen, was ein Zeichen davon gewesen wäre, dass er einen Besuch machen musste. Aber sie entdeckte sie auf den ersten Blick und daneben lag ein zerknittertes Papier, das er fortgeworfen. Sie erkannte es augenblicklich. Es war der Brief, den man eben Georges gebracht. Und da trat die erste starke Versuchung ihres Lebens an sie heran. Die brennende Begierde, den Brief zu lesen, seinen Inhalt kennenzulernen. Ihr Gewissen sträubte sich dagegen, aber schmerzliche Neugierde peinigte sie und ließ sie die Hand nach dem Briefe ausstrecken. Sie nahm das Papier, öffnete es, erkannte sofort Julies Handschrift und las die mit Bleistift geschriebenen, zittrigen Worte. »Komm allein herauf, armer Schatz, mich noch einmal zu küssen. Ich muss sterben.« Zuerst begriff sie nicht und blieb stehen, wie vor den Kopf geschlagen, vor allem bei dem Gedanken an den Tod. Dann fiel ihr jäh auf, dass sie ihn duzte, und plötzlich war es, als schösse ein Blitz in ihr Dasein, der ihr alles im hellen Lichte zeigte. Die infame Wahrheit, all den Verrat, die ganze Niedertracht. Sie wurde sich mit einem Male ihrer Hinterlist bewusst, ihrer Blicke, der Art, wie er den Unschuldigen spielte, des Vertrauensbruches, den sie an ihr begangen. Und sie sah beide vor sich, wie sie abends beim Scheine der Lampe im selben Buche lasen und einander beim Umdrehen der Seiten anblickten. Die Empörung, die Qual wuchs in ihr, dass sie eine Verzweiflung überkam ohne Grenzen. Schritte halten. Sie floh und schloss sich ein. Da rief sie ihr Mann, »Komm doch schnell, Frau Rosset stirbt.« Bertha trat auf die Schwelle und sagte mit zitternden Lippen, »Du kannst allein zu ihr gehen, sie braucht mich nicht.« Er sah sie an wie eine Verrückte, mit verstörtem Gesicht und antwortete, »Schnell, schnell, sie stirbt!« Bertha gab zurück, »Es wäre dir lieber, ich wär's.« Da begriff er vielleicht, was geschehen, lief davon, wieder hinauf zur Sterbenden. Er beweinte sie, ohne es zu verbergen, ohne Scham, und der Kummer seiner Frau ließ ihn kalt. Sie sprach nicht mehr mit ihm, sah ihn nicht mehr an, lebte allein für sich und verschloss sich ganz in ihrem Ekel, in ihrer wütenden Empörung und betete nur bei Tag und Nacht zu Gott. Und doch wohnten sie zusammen, saßen bei Tisch einander gegenüber, stumm und verzweifelt. Allmählich beruhigte er sich, aber sie verzieh ihm nicht. Und das für beide traurige Leben ging fort. Während eines Jahres blieben sie einander so fremd, als kennten sie sich nicht. Bertha war am Rande des Wahnsinns. Dann ging sie eines Morgens sehr zeitig aus und kam um 8 Uhr heim, einen großen Strauß weißer Rosen in der Hand. Und sie ließ ihrem Manne sagen, sie möchte mit ihm reden. Er kam, bestürzt und beunruhigt. Sie sprach, »Wir wollen zusammen ausgehen. Nimm diese Blumen, sie sind zu schwer für mich.« Er nahm den Rosenstrauß und ging mit seiner Frau. Ein Wagen erwartete sie unten, der davonfuhr, sobald sie einstiegen. Vor dem Kirchhofstore blieb er halten. Da sagte Bertha, deren Augen sich mit Tränen füllten, zu Georges, »Führe mich zu ihrem Grab.« Er zitterte. Er begriff nicht, was sie wollte, und schritt voraus, die Blumen in der Hand. Endlich blieb er vor einer weißen Marmorplatte stehen und deutete darauf, ohne ein Wort zu sprechen. Da nahm sie ihm den großen Blumenstrauß ab, kniete nieder und legte ihn zu Füßen des Grabes. Dann versank sie in stummes, inbrünstiges Gebet. Hinter ihr stand ihr Mann, bestürmt von Erinnerungen. Er weinte. Sie erhob sich und streckte ihm die Hände entgegen mit den Worten: »Wenn du willst, wollen wir wieder Freunde sein.« Ende von Die Verzeihung, gelesen von Hokuspokus.